Denn alle die Menschen, die mich stressen, wissen es, was sie tun. Die Ausgeburt der Hölle, du schwimmst bald in deinem Blut. Hass treibt mich an, der Hass auf diese Menschheit. Er hält mich schon lange gefangen in dunklen Nächten, verwandelt sich meine Augen. Ziehe in Suchscheinwerfer, strahle tief, dunkelrot. Ich bringe dir den Tod wie eine Krankheit. Nimmst Besitz von deinem wertlosen Fleisch. Ich creepe und liege versteckt hinter Fassaden von Nett. Ist es der Teufel, der mir befiehlt, Häuser, Wände, Blut verschmiert. Nach dem Ritual des Todes, meine Kunst, sie ist verboten. Dein Brustkorb wird durchstoßen vom Messer mit rostiger Klinge. Ich fordere, du leidest, ich zwinge dich in die Knie. Verwandten geleiteter Trieb, immer die Verschiebungsvernichtungsfantasie. Vom Teufel geleiteter Dämon, der deine Welt an sich zerstört. Der vom Teufel geleitete Dämon.